Erster, ich wünschte, du wärst wie mein Bruder. Wenn ich dich draußen treffe, küsse ich dich. Niemand wird mich dafür verachten. Zweiter, ich würde dich zum Haus meiner Mutter bringen. Dort ist das Zimmer meiner Mutter. Ich würde dir gewürzten Wein geben. Es ist mein Granatapfelwein. Drittes, sein linker Arm soll unter meinem Kopf sein. Sein rechter Arm soll mich umarmen. Vierter, ich sage euch, Frauen von Jerusalem, weckt die Liebe nicht auf. Lasst sie schlafen, bis sie selbst erwacht. Fünfter, wer kommt dort vom Feld herauf? Sie lehnt sich an ihren Geliebten. Unter dem Apfelbaum habe ich dich geweckt. Dort hat deine Mutter dich geboren. Sie hatte Schmerzen, als sie dich zur Welt brachte. Sechster, lege mich wie einen Ring an dein Herz. Lege mich wie einen Ring an deinen Arm. Die Liebe ist stark wie der Tod. Die Leidenschaft ist fest wie das Totenreich. Ihre Glut ist wie Feuer. Es ist eine Flamme von Gott. Siebter, viel Wasser kann die Liebe nicht löschen. Große Flüsse können sie nicht wegspülen. Wenn jemand all sein Geld für Liebe geben will, wird man ihn verachten. Achter, wir haben eine kleine Schwester. Sie hat noch keine Brüste. Was sollen wir mit ihr tun? Was ist, wenn ein Mann sie heiraten will? Neunter, wenn sie wie eine Mauer ist, bauen wir einen silbernen Kranz darauf. Wenn sie aber wie eine Tür ist, schützen wir sie mit einem Zedernholzbrett. Zehnter, ich bin wie eine Mauer. Meine Brüste sind wie Türme. Deshalb fand ich Frieden in seinen Augen. Elfter, Salomo hatte einen Weinberg in Baal-Hamon. Er gab den Weinberg an Wächter. Jeder sollte 1000 Silberstücke für die Früchte geben. Zwölfter, mein eigener Weinberg ist für mich da. 1000 Silberstücke sind für dich, Salomo. 200 sind für die Wächter der Früchte. Dreizehnter, du wohnst in den Gärten. Freunde hören auf deine Stimme. Lass mich sie auch hören. 14. Lauf weg, mein Geliebter. Sei wie eine Gazelle oder ein junger Hirsch auf den Balsambergen.